Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Subhanallah, ich wundere mich über Geschwister, die Allahs Wörter sehen und der Koran zwischen deren Hände ist. Sie lesen jeden Tag davon und sie zweifeln, subhanallah. Wallahi, liebe Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala hat versprochen, subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der seine Versprechen hält. Allah tabaraka wa ta'ala verspricht den Gläubigen, verspricht den Gesandten, verspricht, dass er denen helfen wird. So, wie kann man überhaupt an Allahs Versprechung zweifeln, an Allahs Wörter zweifeln? Ich bin gerade im Autobahn und es regnet und ich sehe mit meinen Augen, dass es regnet. Ich spüre das auch. Subhanallah, so habe ich eine Yaqin, ohne jeglichen Zweifel, dass der Islam bleiben wird und dass der Islam sich verbreiten wird und dass Allah tabaraka wa ta'ala seinen Gesandten und die Gläubigen helfen wird. Subhanallah, hören wir nicht, was Allah tabaraka wa ta'ala sagt? Er sagt, subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhada. Wahrlich, wir werden unseren Gesandten und diejenigen, die glauben, helfen im Dunya und am Tag der Auferstehung. Am Tag, wo die Zeugen sein werden, in ungefährer Übersetzung. Und Allah tabaraka wa ta'ala verspricht in mehrere Versen im Koran, dass er den Gläubigen helfen wird und dass sie Segen werden und dass sie bleiben werden. Und niemals, niemand kann Allahs Licht auslöschen, weder mit dem Mund noch mit irgendeinen Sachen. Weil Allah tabaraka wa ta'ala versprochen hat, subhanahu wa ta'ala, so, wie kannst du überhaupt zweifeln? Wallahi, nehme diese Audio als eine frohe Botschaft und sei dir sicher, dass der Islam bleiben wird und dass es weiter sich verbreiten wird. Allah tabaraka wa ta'ala siebt immer die Reihe und subhanahu wa ta'ala danach gibt er den Tamkin. Erstmal yumahhis, thumma yumakkin, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nimmt die Lügner von den Wahrhaftigen raus und danach hilft er, subhanahu wa ta'ala, die Wahrhaftigen. Allah tabaraka wa ta'ala verspricht in mehrere Verse in seinem Buch. Und da sollten wir niemals an die Wörter Allah tabaraka wa ta'ala zweifeln. Wie kann man überhaupt zweifeln? Wir lesen den Koran. Wir lesen den Koran und subhanallah, zweifeln wir? Wal'iyadu billah? Nein, Wallahi, meine liebe Bruder. Vorsicht auf der A43. Sei dir sicher. Sei dir sicher und zweifle niemals, dass der Islam und dass Allah tabaraka wa ta'ala sein Licht vollenden wird. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Sie wollen Allahs Licht mit ihrer Münde auslöschen, aber Allah besteht darauf, sein Licht vollenden. In einem anderen Vers, in Surat Saf, sagt, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ. Ja, sie wollen Allahs Licht mit deren Münde auslöschen, aber löschen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden. So zweifle nicht, dass der Islam sich verbreiten wird und das, was nützlich ist für die Menschen, bleiben wird. Bleibt bestehen und alles, was schädlich ist, alles, was schlimm ist und alles, was batel ist, wird vergehen und nicht am Ende bleiben. So, liebe Geschwister, das ist eine Vorbotschaft an meinem Geschwister, dass sie nicht daran zweifeln, dass Allahs Religion sich verbreiten wird und dass Allah tabaraka wa ta'ala die Gläubigen helfen wird, subhanahu wa ta'ala, und dass er immer mit dem Gläubigen ist, sondern mach dir Sorge was ist dein Beitrag? Was hast du geleistet für den Islam? Was hast du denn gemacht? So, bleibt standhaft und macht eure Da'wah und zweifelt niemals an der Sieg. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, dass er subhanahu wa ta'ala die Erde den Gläubigen erben lässt, subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Liebe Geschwister im Islam, noch eine Sache inshallah. Heute wird der Bruder Abu Khadija mich vertreten بإذن الله تعالى. Bitte versucht zahlreich zu erscheinen und von dem Vortrag von dem Bruder zu profitieren. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.